Also entschließen Sie sich endlich, Miss Neville. Sie hier allein zurücklassen, das kann ich nicht. Man weiß nicht, was passieren könnte. Wir müssen jetzt entweder zu Arthur gehen oder zusammen ins Dorf zurückkehren. Und nur Gott weiß, wann ich meinen Bruder dann wieder zu sehen bekäme. Vielleicht niemals. Was sagen Sie da, Columba? So möge es denn sein. Aber nur für eine Minute. Dann kehren wir gleich zurück. Columba gab ihr die Hand und stürmte, ohne ein Wort zu erwidern, so eilig voran, dass Miss Lydia Mühe hatte, ihr zu folgen. Glücklicherweise hielt Columba bald inne und sagte zu ihrer Gefährtin: »Wir wollen nicht weitergehen, ohne uns vorher angekündigt zu haben. Sonst könnten uns vielleicht ein paar Kugeln um die Ohren sausen.« Sie brachte mit den Fingern eine besondere Art von Pfiff hervor. Bald darauf hörte man einen Hund bellen. Und es dauerte nicht lange, da erschien der vorgeschobene Posten des Banditenlagers, unser alter Freund, der Hund Brusco. Er erkannte Columba sofort und übernahm es, ihr als Führer zu dienen. Nach mancherlei Windungen auf den engen Pfaden der Macchia sahen die jungen Mädchen zwei bis an die Zähne bewaffnete Männer vor sich auftauchen. »Seid ihr es, Brandolaccio?« fragte Columba. »Wo ist mein Bruder?« »Dort hinten«, antwortete der Bandit. »Aber kommt langsam näher. Zum ersten Mal seit dem Unfall hat er etwas Schlaf finden können.« Vorsichtig näherten sich die Nachtwandlerinnen, und neben einem Feuer, dessen Schein durch eine niedrige kleine Ummauerung abgedämmt wurde, sahen sie Orso auf einem Blätterhaufen liegen, von einem groben Hirtenmantel bedeckt. Er war sehr blass, und man hörte seinen schweren Atem. Columba setzte sich neben ihn und betrachtete ihn schweigend mit gefalteten Händen. Miss Lydia, sich das Gesicht mit einem Taschentuch bedeckend, presste sich an sie. Von Zeit zu Zeit jedoch hob sie den Kopf, um über Columbas Schulter hinweg den Verwundeten anzusehen. Die beiden Banditen hatten sich diskret in die Büsche geschlagen, und so ging eine Viertelstunde hin, ohne dass ein Wort gesprochen worden wäre. Endlich machte Orso eine Bewegung. Columba neigte sich über ihn, küsste ihn mehrere Male und überhäufte ihn mit Fragen nach seiner Verwundung, seinen Schmerzen und seinen Wünschen. Orso antwortete, es gehe ihm so gut wie nur möglich. Gleich darauf erkundigte er sich, ob Miss Neville noch in Pietranera sei und ob sie ihm nicht geschrieben habe. Columba stand so eng über den Bruder gebeugt, dass sie ihm ihre Begleiterin völlig verbarg, die jener in der Dunkelheit übrigens auch kaum zu erkennen vermocht hätte. Eine ihrer Hände hielt die rechte von Miss Neville, während sie mit der anderen den Kopf des Verwundeten ein wenig emporhob. »Nein, lieber Bruder, sie hat mir keinen Brief für euch gegeben. Aber ihr denkt wohl immer nur an Miss Neville. Habt ihr sie denn so lieb?« »Ob ich sie lieb habe, Columba? Aber sie verachtet mich jetzt vielleicht.« »Euch verachten«, rief Columba, »nach dem, was ihr getan habt, ganz im Gegenteil. Sie spricht immer nur Gutes von euch.« »Aber«, sagte der Verwundete, »warum antwortet sie mir denn nicht? Eine einzige Zeile, und ich wäre so glücklich gewesen.« Während dieses Gespräches hatte Columba die Hand von Miss Lydia immer näher an sich herangezogen. Und endlich legte sie sie in die Hand ihres Bruders. Miss Lydia stammelte einige unverständliche Worte. Orso glaubte zu träumen. »Sieh hier, Miss Neville. Oh, wie glücklich machen Sie mich.« »Ich habe Ihre Schwester begleitet«, sagte die Engländerin. »Oh, wie schlecht Sie, Armer, es hier haben.« Columba hatte sich hinter Orso gesetzt. Sie hob ihn vorsichtig ein wenig empor, sodass sein Kopf auf ihren Knien liegen konnte. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und machte Miss Lydia ein Zeichen, ganz nah heranzukommen. »Noch näher«, sagte sie. »Es ist nicht gut, wenn ein Kranker so laut sprechen muss.« Und da Miss Lydia zögerte, so ergriff sie abermals ihre Hand und zwang sie, sich so nahe zu setzen, dass ihr Kleid Orso berührte und ihre Hand auf der Schulter des Verwundeten ruhte. »So hat er es ganz gut«, meinte Columba befriedigt. Nicht wahr, Orso? Ein kleines Feldlager in der Sommernacht? Das ist gar keine so üble Sache. Oh, sagte Orso, diese wunderbare Nacht werde ich nie vergessen. Wie mögen Sie leiden, sagte Miss Neville. Ich habe gar keine Schmerzen mehr, erwiderte Orso. Und ich möchte hier sterben. Sie müssen unbedingt irgendwo hingebracht werden, wo man sie pflegen kann, Monsieur de la Rabia, erklärte Miss Neville. Wenn ich nicht gefürchtet hätte, Sie anzutreffen, Miss Neville, so würde ich versucht haben, nach Pietranera zurückzukehren, wo ich mich dem Gericht zur Verfügung gestellt hätte. Und warum fürchtetet ihr, Miss Lydia anzutreffen, Orso? Fragte Columba. Ich war Ihnen ungehorsam gewesen, Miss Neville, und hätte nicht gewagt, Ihnen unter diesen Umständen vor Augen zu treten. Ich hoffe, sagte die junge Engländerin, dass Sie bald nichts mehr zu fürchten haben werden. Wie glücklich werde ich sein, bei unserer Abreise die Gewissheit mitzunehmen, dass Ihr Verhalten behördlicherseits als ebenso tapfer wie berechtigt anerkannt worden ist. Sie denken an Abreise, Miss Neville. Aber mein Vater kann doch nicht ewig auf das Wildbrett dieses Eilandes jagen. Er will nach Hause zurück. Es entstand ein Augenblick des Schweigens. Oh, sagte Columba dann, gar so bald werden wir Sie nicht loslassen, Miss Lydia. Haben Sie mir nicht versprochen, mein Porträt zu machen? Und ich hatte Ihnen versprochen, Ihnen ein Lied von 75 Strophen zu dichten. Und außerdem, aber was hat denn unser Brusco so zu knurren? Und Brandolaccio läuft hinter ihm her. Lasst sehen, was das zu bedeuten hat. Sie sprang auf, legte Orsos Kopf ohne weiteres auf Miss Nevilles Knie und rannte den Banditen nach. Etwas verwirrt über die wachsende Intimität dieses nächtlichen Beisammenseins in der Macchia, wusste Miss Neville nicht recht, wie sie sich benehmen sollte. Wenn sie sich allzu ungestüm losrisse, so hätte sie dem Verletzten vielleicht wehgetan. Doch Orso selbst verließ den süßen Ruheort, den seine Schwester ihm angewiesen hatte, und sich mit dem rechten Arm aufstützend, sagte er, »Also, Sie werden bald abreisen, Miss Lydia. Ich hatte ja nie zu hoffen gewagt, dass Sie lange auf dieser vermaledeiten Insel bleiben würden, und dennoch, welche Qual, Ihnen gerade in diesem Augenblick Adieu sagen zu müssen. Ich bin ein armer Leutnant, ohne jede Zukunft. Und jetzt auch noch geächtet. Was für eine Situation, Miss Lydia, um Ihnen zu gestehen, dass ich Sie liebe. Aber es ist gewiss das einzige Mal im Leben, dass ich es Ihnen sagen kann. Miss Neville wandte den Kopf zur Seite, als ob die Dunkelheit nicht genügt hätte, ihr Erröten zu verbergen. »Monsieur de la Rabia«, sagte sie mit zitternder Stimme, »wäre ich wohl hierher gekommen, wenn...« Mit diesen Worten legte sie den ägyptischen Talisman in Orsos Hand zurück. Orso machte eine Bewegung, um die das Geschenk erneuernde Mädchenhand zu küssen, verlor aber dabei das Gleichgewicht und fiel auf seinen verletzten Arm. Er vermochte einen Schmerzensschrei nicht zu unterdrücken. »Haben Sie sich wehgetan, mein Freund«, rief Lydia und hob ihn wieder auf. Es folgte ein leises Zwiegespräch. Und die beiden waren einander sehr nahe gerückt, als Columba in wilder Hast zurückkam. »Die Voltigeure«, rief sie. »Orso, seht, ob ihr euch erheben und gehen könnt. Ich werde euch helfen.« »Lasst mich ruhig hierbleiben«, antwortete Orso. »Sagt den Freunden, dass sie fliehen sollen. Mich mag man verhaften, das ist mir gleichgültig. Aber nimm Miss Lydia mit. In drei Teufels Namen, sie darf hier nicht gefunden werden.« »Ich werde euch nicht allein lassen«, sagte aus der Finsternis auftauchend Brandolaccio. »Der Sergeant der Voltigeure ist ein Patenkind des Advokaten Barricini. Anstatt euch zu verhaften, wird er euch töten und hinterher wird er sagen, er habe es unabsichtlich getan.« Orso versuchte sich zu erheben. Er tat sogar einige Schritte, musste es aber gleich wieder aufgeben. »Es gelingt mir nicht«, sagte er. »Macht euch alle davon. Adieu, Miss Neville. Geben Sie mir die Hand und... leben Sie wohl.« »Wir bleiben hier«, riefen die beiden jungen Mädchen. »Wenn ihr nicht gehen könnt«, sagte Brandolaccio zu Orso, »ich werde euch tragen. Los, Leutnant, ein bisschen Courage. Wir haben Zeit genug, durch die Schlucht zu entwischen.« Der Herr Abbate wird die Soldknechte so lange unterhalten. Nein, lasst mich, sagte Orso, zur Erde niedersinkend. Um Gottes Willen, Columba, bring doch endlich Miss Neville von hier weg. Ihr seid stark, Signorina Columba, sagte Brandolaccio. Packt ihn an den Schultern, ich nehme die Füße. Gut so. Und nun vorwärts. Trotz seines Widerstrebens begannen sie ihn fortzutragen, so rasch es ging. Miss Lydia folgte ihnen in tödlicher Angst. In diesem Augenblick ward ein Flintenschuss hörbar. 5 oder 6 andere antworteten ihm. Miss Lydia stieß einen Schrei aus, Brandolaccio eine Verwünschung. Aber er verdoppelte seine Eile und mit ihm hastete Columba durch die Macchia, ohne der Zweige zu achten, die ihr ins Gesicht peitschten, und des dornigen Gestrüppes, das ihr Kleid zerriss. »Bücken Sie sich, Liebe«, sagte sie zu ihrer Gefährtin, »einen Flintenschuss holt man sich leicht weg.« Auf diese Weise kam, oder vielmehr rannte man etwa 500 Schritt vorwärts, als Brandolaccio erklärte, er könne nicht weiter und sich trotz Columbas Ermahnungen und Vorwürfen zu Boden fallen ließ. »Wo ist Miss Neville?« fragte Orso. Miss Neville, durch die Flintenschüsse erschreckt und jeden Augenblick durch Gesträuch und Gebüsch am Weitergehen gehemmt, hatte bald die Spur der anderen verloren und war in größter Angst allein zurückgeblieben. »Sie ist etwas ins Hintertreffen geraten«, antwortete Brandolaccio, »aber verloren ist sie darum nicht. Frauen kommen immer wieder zum Vorschein.« »Hört doch, Ors Anton, was für einen Lärm der Abbate mit eurer Flinte macht. Leider ist es so stockdunkel, dass wohl niemand getroffen werden wird.« »Psst«, flüsterte Columba. »Ich höre ein Pferd. Wir sind gerettet.« »Wirklich?« Ein Pferd, das in der Macchia geweidet hatte und durch das Knallen scheu geworden war, kam auf sie zugerannt. »Wir sind gerettet«, wiederholte Brandolaccio. »Dem Pferde entgegenlaufen, es an der Mähne packen, ihm statt des Zaumes einen Strick ins Maul knoten, das war für den Banditen, unter Mithilfe Columbas, das Werk eines Augenblicks. »Jetzt müssen wir den Abbate verständigen«, sagte er. Er pfiff 2-mal. Ein entfernter Pfiff antwortete dem Signal, und das englische Gewehr hörte zu knattern auf. Brandolaccio sprang aufs Pferd. Columba setzte ihren Bruder vor den Banditen, der ihn mit der einen Hand festhielt, während die andere das Pferd lenkte. Trotz seiner doppelten Last trabte, angespornt durch 2 gehörige Stöße in den Bauch, das Tier hurtig davon und stürmte einen Abhang hinab, dessen Steilheit jedem nicht-korsischen Rosse 100-mal den Hals gekostet hätte. Columba ging den Weg, den man gekommen war, zurück und rief, so laut sie konnte, den Namen von Miss Lydia. Aber keine Stimme antwortete der ihrigen. Nach längerem Hin- und Hersuchen stieß sie im Dickicht auf 2 Voltigeure, die ihr zuriefen, »Wer da?« »Na, meine Herren«, sagte Columba spöttisch, »das war ja ein höllischer Lärm. Wie viel Tote haben Sie denn gemacht?« »Sie waren mit den Banditen zusammen, Signorina«, sagte einer der Soldaten. »Sie werden mit uns kommen.« »Sehr gern«, antwortete das junge Mädchen. »Aber ich habe hier eine Freundin, die müssen wir zuerst suchen.« »Ihre Freundin haben wir schon gefunden. Und Sie werden die Nacht mit ihr im Gefängnis verbringen.« »Im Gefängnis, das werden wir sehen. Aber zunächst bringt mich zu ihr.« Die Voltigeure führten Columba zur Lagerstelle der Banditen, wo sie die Trophäen ihrer Expedition angehäuft hatten, nämlich den Mantel, unter dem Orso geschlafen hatte, einen verrosteten Kochtopf und einen mit Wasser gefüllten Krug. An selbiger Stätte befand sich Miss Neville, die der Verzweiflung nahe, von den Soldaten aufgespürt, allen Fragen über die Zahl der Banditen und die Richtung, die sie eingeschlagen, nur Ströme von Tränen entgegensetzte. Columba warf sich ihr in die Arme und flüsterte ihr ins Ohr, »Die beiden sind gerettet.« Dann, sich an den Führer der Voltigeure wendend, »Signore, Sie sehen, dass die junge Dame von allen Ihren Fragen kein Wort versteht. Lassen Sie uns in das Dorf zurückkehren, wo wir ungeduldig erwartet werden.« »Man wird Sie rascher, als Ihnen lieb sein kann, dorthin bringen, mein Herzchen«, sagte der Sergeant. »Und Sie werden sich darüber erklären müssen, was Sie zu dieser Stunde in der Macchia zu suchen hatten bei den Briganten, die uns leider entwischt zu sein scheinen. Ich weiß nicht, über welche Zaubermittel diese Kerle verfügen, aber sicherlich verhexen sie die Mädchen, denn überall, wo es Banditen gibt, sind auch die reizendsten Weiber zur Stelle.« »Sie sind galant, mein Herr«, sagte Columba. Immerhin wäre es vielleicht in Ihrem eigenen Interesse geraten, wenn Sie Ihre Schmeicheleien etwas vorsichtiger dosieren möchten. Dieses Fräulein ist eine Verwandte des Präfekten. Und man sollte sich mit ihr keine unpassenden Scherze erlauben. Eine Verwandte des Präfekten, raunte einer der Soldaten dem Anführer zu. Wirklich? Sie trägt einen Hut? Hut oder nicht, erwiderte der Sergeant. Sie waren alle beide in Gesellschaft des Abate, des gefährlichsten Weiberhelden auf der ganzen Insel. Und meine Pflicht ist es, sie festzunehmen. Und diese Damen scheinen ja für heute leider unsere einzige Beute bleiben zu sollen. Der Sergeant gab Befehl zum Aufbruch, und die kleine Truppe schlug den Rückweg nach Pietranera ein, unter Mitnahme immerhin auch des Mantels und des Kochtopfs. Dem Wasserkrug machte ein Fußtritt den Garaus. Einer der Soldaten wollte Miss Lydia am Arm nehmen, aber Columba stieß ihn zurück. »Niemand darf sie anrühren«, sagte sie. »Glaubt ihr etwa, dass wir Lust hätten zu fliehen?« »Liebste Lydia, stützen Sie sich auf mich und weinen Sie nicht wie ein Kind. Das war ja nun ein kleines Abenteuer, aber in einer halben Stunde sitzen wir in aller Ruhe beim Nachtmahl, zu dem ich übrigens einen Bärenhunger mitbringe.« »Was wird man von mir denken?« fragte Miss Neville leise. »Dass Sie sich in der Macchia verirrt haben, weiter nichts.« »Was wird der Präfekt sagen? Und mein Vater?« »Den Präfekten werden Sie auffordern, sich gefälligst um seine Präfektur zu kümmern. Und Ihrem Vater haben Sie doch vielleicht etwas mitzuteilen, was sich auf Orso bezieht.« Miss Neville, ohne zu antworten, krampfte sich in den Arm ihrer Begleiterin. »Lieben Sie meinen Bruder nicht ein wenig?« flüsterte Columba dem englischen Mädchen ins Ohr. »Oh, Columba«, antwortete in aller Wirrnis lächelnd Miss Neville, »Sie haben mich verraten, mich, die ich so viel Vertrauen in Sie gesetzt hatte.« Columba schlang einen Arm um ihre Taille und küsste sie auf die Stirn. »Meine kleine Schwester«, sagte sie leise, »verzeihen Sie mir.« »Ich muss es wohl, Sie böse Schwester«, antwortete Lydia, den Kuss zurückgebend. Präfekt und Staatsanwalt waren im Hause des Adjunkten von Pietranera einlogiert worden, und der sehr geängstigte Colonel hatte sich wohl schon zum 20. Male nach dem Verbleib seiner Tochter erkundigt, als endlich ein vom Sergeanten als Eilbote vorausgeschickter Voltigeur eintraf und Bericht erstattete über den furchtbaren, allerdings unblutigen Kampf gegen die Räuber, wobei ein Mantel, ein Topf und zwei Weibsbilder erbeutet seien. Letztere offenbar die Konkubinen oder wenigstens die Kundschafterinnen der Briganten. Solchermaßen angekündigt, erschienen die beiden gefangenen jungen Mädchen inmitten ihrer militärischen Eskorte. Man ahnt Columbas strahlende Sicherheit, Miss Lydias Verschämtheit, des Präfekten Überraschung, das freudige Erstaunen des Colonels. Der Staatsanwalt machte sich das boshafte Vergnügen, die arme Lydia einer Art von Verhör zu unterziehen und sich an ihrer zunehmenden Fassungslosigkeit zu weiden. »Mich dünkt«, sagte dann der Präfekt, »dass wir die ganze Gesellschaft in Freiheit setzen könnten. Die jungen Damen haben bei dem schönen Wetter einen Spaziergang unternommen, nichts natürlicher als das. Sie sind zufällig einem liebenswürdigen, verwundeten jungen Manne begegnet. Auch das ist die natürlichste Sache von der Welt.« Dann nahm er Columba beiseite und sagte zu ihr, »Signorina, Sie können Ihren Bruder wissen lassen, dass die Affäre eine günstigere Wendung nimmt, als ich zu hoffen gewagt hatte. Die Untersuchung der Leichname und die Aussage des Colonels beweisen, dass Signor Orso sich in der Notwehr befunden und die gegen ihn abgegebenen Schüsse seinerseits nur erwidert hat, sowie dass er im Augenblick des Kampfes ganz allein gewesen ist. Alles wird in Ordnung kommen, aber er muss die Macchia unbedingt so rasch wie möglich verlassen und sich dem Gericht stellen.« Es war gegen 11 Uhr abends, als der Colonel, seine Tochter und Columba sich zu Tische setzten, vor ein längst erkaltetes Mahl. Columba aß mit gutem Appetit, sich über den Präfekten, den Staatsanwalt und die Voltigeure mokierend. Der Colonel blieb schweigsam. Er sah beim Essen andauernd auf seine Tochter, die ihrerseits die Augen nicht vom Teller erhob. Endlich sprach mit ernster Sanftmut der Vater auf Englisch den Satz, »Lydia, du bist mit della Rebbia verlobt?« Ja, Papa, seit heute, antwortete errötend, aber mit fester Stimme Miss Neville. Dann hob sie die Augen. Und da sie auf des Vaters Antlitz keinerlei Spuren von Unmut wahrnahm, so warf sie sich ihm in die Arme und küsste ihn, wie es wohlerzogene junge Mädchen bei solcher Gelegenheit eben zu tun pflegen. Na ja, sagte der Colonel, dieser Rebia ist ein braver Junge, aber auf seiner verfluchten Insel wollen wir nicht länger bleiben oder ich verweigere meine Einwilligung. Obwohl ich kein Englisch verstehe, sagte Columba, möchte ich wetten, dass ich erraten habe, was ihr da sprecht. Wir sagten gerade, antwortete der Colonel, dass wir sie mit auf die Reise nach Irland nehmen möchten. Ja, gern. Und ich werde die Sorella Columba sein. Einverstanden, Colonel? Geben wir uns die Hand darauf? In solchen Fällen pflegt man sich einen Kuss zu geben, erwiderte der Colonel. Einige Monate nach diesen Begebenheiten, an einem Nachmittage, ritt ein junger Mann, der den linken Arm in der Binde trug, von Bastia nach dem ob seines köstlichen Quellwassers berühmten Dorfe Cardo. Ein schönes, hochgewachsenes junges Mädchen begleitete ihn auf einem kleinen schwarzen Ross, dessen Eleganz durch die Verstümmelung des einen Ohres leider ein wenig beeinträchtigt wurde. Im Dorfe angekommen, sprang das junge Mädchen leichtfüßig zu Boden und, nachdem es dem Gefährten beim Absteigen geholfen, schnallte es zwei ziemlich schwere Packtaschen von dem Sattelbaum ab, an dem sie befestigt gewesen waren. Die Pferde wurden der Obhut eines Bauern anvertraut. Das Mädchen verbarg die Taschen unter seinem seidenen Umschlagetuch. Der junge Mann ergriff eine Doppelflinte. Und so begannen die beiden den Weg zum Gebirge zu nehmen. Sie folgten einem steilen Pfad, der zu keinerlei menschlicher Behausung zu führen schien. Nach langem Ansteigen gelangten sie auf eine der oberen Abstufungen des Monte Quercio. Dort machten sie Halt und ließen sich im Grase nieder. Sie schienen jemanden zu erwarten, denn ihre Augen spähten aufmerksam in die Ferne, und das junge Weib sah häufig auf seine hübsche goldene Uhr. Vielleicht ebenso sehr, um ein kürzlich erhaltenes Geschenk zu bewundern, als um sich zu vergewissern, ob die vereinbarte Stunde heranrückte. Die Wartezeit dauerte nicht lange. Ein Hund kam schnuppernd aus der Macchia hervor, und als das Mädchen den Namen Brusco gerufen hatte, sprang er schweifwedelnd auf die beiden jungen Leute zu. Bald darauf erschienen zwei wildbärtige Gesellen. Die Flinte unterm Arm, die Patronentasche am Gürtel, das Gewehr an der Seite. Ihre zerrissenen, vielfach geflickten Kleider kontrastierten gar seltsam gegen ihre glänzenden, aus einer berühmten Fabrik des Kontinents stammenden Waffen. Trotz des offensichtlichen Unterschieds der sozialen Position begrüßten sich die vier Personen mit der Vertraulichkeit alter Freunde.